man kann sich da so schwarz ärgern, wenn man das also so sieht. Die haben, ja, ich kann sie an den Kopf zitieren, die haben also in unserem Wochenblatt, Elbe-Wochenblatt, haben die das also breit getreten und haben gesagt, ja, also wer würde unsere Renten sichern? Von den Ausländern, die wir hier haben, da gibt es also nur, werden Renten bezogen in Höhe von 4 Milliarden, aber 13 Milliarden zahlen sie also ein pro Jahr und das ist also doch dann ein enormer Überschuss. Und was wäre mit unseren Renten? Das ist aber nur eine Verschiebung, denn diejenigen, die jetzt 13 Milliarden einzahlen, die werden ja auch alt. Und das Ganze würde nur funktionieren, wenn laufend neue Rentner Rentenerarbeiter zuwandern würden. Nur dann ginge es, wäre es vernünftig, sonst wäre es nicht vernünftig. Und man muss natürlich isoliert sehen, dass sie jetzt meinetwegen 9 Milliarden Mark mehr zur Zeit aufbringen, als sie selbst verfuttern. Sondern muss man sehen, was kosten sie? Die Asylanten kosten 14 Milliarden. So, das ist also auch ein Faktor, den wir durch die Ausländer haben. Die Ausländer sind weit überproportional an der Kriminalität beteiligt. Rauschgiftdelikte über 50%, Vergewaltigung 40%, Mord und Totschlag 33%, alles weit überdurchschnittlich. Die Bekämpfung dieser Kriminalität kostet auch. Kostet Gefängnisbeamte, kostet Kriminalbeamte, kostet also enorme Schäden, natürlich auch in der Wirtschaft, soweit es Wirtschaftskriminalität ist und, und. Und das bedeutet also, dass wir die ganze Beschaffungskriminalität mit den Drogen, die wir hier also haben, das bedeutet also, dass wir durch die Ausländer erhebliche Kosten auch haben, die überhaupt nicht ins Kalkül gezogen werden, wenn wir diese ganzen Dinge nun betrachten. Und deswegen ist ein ganz dummes Argument, sie helfen also unsere Renten sichern. Vor 20 Jahren haben wir von der Anthropologiegesellschaft an alle Bundestagsabgeordneten hingeschrieben und haben gesagt, wir kriegen Probleme erstens bei der Bundeswehr. Da gab es ja schon Überlegungen, eventuell Frauen also auch für den Wehrdienst zuzulassen als Freiwillige, weil man nicht dazu kam. Jetzt hat man sich ja zwangsläufig oder beschnitten, kann man schon sagen, und die Bundeswehr herabgestuft infolge der Vereinigung. Da gibt es nun doch keine Probleme. Aber ich habe gesagt, oder wir haben es damals von der Anthropologie aus gesagt, eine Umfrage gemacht, es gibt Probleme bei den Renten, weil die Rentenberechnungen natürlich ziemlich genau sind. So, und es gibt Probleme also bei der Versorgung mit Pflegepersonal für Leute im Alter, weil eben dieser Riesenberg, den wir da im Alter haben, da gibt es Probleme und die ganzen Punkte runter. Und da haben wir die Bundestagsabgeordneten aufgefordert und gesagt, passen Sie mal auf, wir berichten in unserer Zeitschrift Neue Anthropologie über diese Geschichte und wir werden jeden Bundestagsabgeordneten aufführen und werden davon sagen, ob er sich geäußert hat und wenn ja, wie er sich geäußert hat. Und deswegen wäre es für Sie doch von Interesse, sich dazu äußern. So. Es haben insgesamt gesehen nur 10% geantwortet, der Bundestagsabgeordneten. Davon waren einige Antworten, also furchtbar blöde, die Funke beispielsweise, war immerhin Bundestagspräsidentin, die hat gesagt, obwohl da schon jahrelang über einen Geburtenrückgang gesprochen wird, das Problem sei für sie so neu, da sei sie nicht in der Lage, sich in 6 Wochen ein Bild zu bilden, also sie bete um Verständnis. So, und sowas sitzt also nun, präsidiert dann also da im Bundestag, eine solche Leuchte. Eine Reihe anderer haben dann also gesagt, ja, also sie seien gegen eine aktive Bevölkerungspolitik, aber es solle der Wunsch zum Kind doch etwas gefördert werden. Das war so ein bisschen die CDU-Meinung. Und einige haben ganz klar gesagt, nein, also Bevölkerungspolitik käme gar nicht in Frage und es sei ganz gut, dass die Deutschen sich gesund schrumpften. So, das war also die Meinung der Leuchten, die wir also da in Bonn versammelt hatten. Insgesamt gesehen völlig unbefriedigend. Wir haben 3 Zuschriften gekriegt von 3 Bundestagsabgeordneten, die gut waren. Die waren in der CSU drin, muss ich sagen, die ordentlich geantwortet haben und die gesagt haben, es müsste eigentlich mehr in dieser Richtung an die Bundestagsabgeordneten herangetreten werden. Die anderen alle nicht. Und die Argumente, die wir damals alle gebracht haben, um die Geburtenförderung zu machen, die werden jetzt alle gebracht, um Ausländer reinzuholen. Also da kann man, und zwar von denselben Leuten, die damals schon im Bundestag drin gesessen haben, ja. Da kann man also nun nicht sagen, die hätten das alle nicht gewusst. Die haben das genau gewusst und sie haben nicht das getan, was man hätte tun müssen, vor 20 Jahren schon, nämlich hier die Geburtenzahl anzuregen. Dann hätten wir nämlich jetzt einen sehr viel stärkeren 20er-Jahrgang, die dann also im arbeitsfähigen Alter sind. Das ist ja also völlig klar. Und damals war es ja so, dass sie innerhalb von 10 Jahren die Geburtenzahl halbiert hatten. Das heißt, das war also ein drängendes Problem, wo man was machen muss. Es ist nichts gemacht worden. Völlig unzureichende Kindergeldzahlung. Gar nichts ist gemacht worden. Diese ganzen Dinge aber, die wir dort vorgetragen haben, fruchteten nicht. Man wollte keine Bevölkerungspolitik machen. Und jetzt kommt man rein und sagt, wie Heiner Geißler es sagt, ja, warum soll der Hans es denn immer nur mit der Grete treiben? Nicht? Genauso hat er das in seinem Buch geschrieben, also ein Generalsekretär der CDU drückt sich so aus, warum soll der Hans es denn immer nur mit der Grete treiben? Andere Frauen sind ja auch ganz schön. So auf diesem Niveau bewegt sich also seine Argumentation in seinem Buch Zugluft. Er ist für die multikulturelle Gesellschaft. Diese multikulturelle Gesellschaft sei angeblich eine Bereicherung für uns, insbesondere natürlich im Kriminalitätsmilieu, das ist ganz klar. Aber wovon die Leute eben nichts wissen, und das ist eben das Entscheidende, Kultur kann man wieder schaffen. Sprachverwässerung durch Ausländer kann man auch wieder abändern. Das alles lässt sich machen. Wenn wir sehen, Peron hieß bei uns mal der Fußweg vom Deutsch-Französischen Krieg 1914. Kein Mensch weiß heute noch, was Peron ist. Ja? Das ging außer der, denkt man an irgendeinen Staatsmann in Südamerika. Aber dass das also bei uns mal der Fußweg so hieß, das weiß also, oder Trittoir oder ähnliche Dinge. Also Peron war ja bei der Bahnsteig. Sehen Sie, ich weiß auch schon nicht mehr. Also das heißt, diese ganzen Ausdrücke, die weiß kein Mensch mehr, weil sie blitzartig abgeändert wurden. Das kann man von einem auf den anderen Tag machen. Was sie aber nicht rückgängig machen können, ist eben die Rassenvermischung. Das ist das, was wirkt. Und da gibt es natürlich nun Auffassungen, die sagen, wie das also auch Heiner Geißler gesagt hat, dieses alte Argument, Inzucht. Nicht? Wir wissen ja, wie schädlich Inzucht ist. So, und da wird dann irgend so ein Spruch gebracht und so, das klingt zunächst mal gut. Wir wissen, die segensreichen Wirkungen der Rassenmischung kennen wir aus der Tierzucht. Solche Argumentationsweisen werden da gebracht. Nur damit müssen wir uns auseinandersetzen. Inzucht bedeutet zunächst mal eine kontrollierte Züchtung. Das heißt, ein ganz kleiner Genbestand wird zusammengehalten. Und da ist es so, dass wenn ein ganz kleiner Genbestand zusammengehalten wird, das würde beim Menschen also nur fetter Basen-Ehen entsprechen, dass dann verdeckte Anlagen zum Vorschein kommen. Und wenn die verdeckten Anlagen gut sind, ist es gut, und wenn die verdeckten Anlagen schlecht sind, ist es schlecht. Meistens ist es aber so, dass viele von uns verdeckt, heterozygot, irgendwelche Erbanlagen, Erbkrankheiten mit sich herumschleppen, die dann bei solchen Vetterbasen-Ehen auftauchen, sodass oftmals in diesen Ehen eine erhöhte Krankheitshäufigkeit bei den Kindern geworden ist. Die Kinder sind auch weniger intelligent im Durchschnitt um 6 IQ-Punkte als der Durchschnitt. Das heißt also, Vetterbasen-Ehen sind problematisch, obwohl es sie bei ingezüchteten, wenn das über Jahrhunderte hinausgeht, bei ingezüchteten Gruppen durchaus positive Wirkung hat. Die Handwerker beispielsweise haben im 17., 18., 19. Jahrhundert zu 90% solche Vetternbasen-Ehen gehabt, weil sie nämlich ihre eigene handwerkliche Begabung erhalten wollten. Sie wollten in ihren eigenen Bereichen das erhalten, wenn da jetzt ein Musiker reingeheiratet hätte in einer Tischlerfamilie, das wäre also nur Käse gewesen, das wäre kein richtiger Musiker, kein richtiger Tischler gewesen. So, man wollte also wieder einen Tischler aus einer Tischlerfamilie, und man kannte die auch genau, man wusste, die waren tüchtig, da hat man also die Katze nicht im Sack gekauft, und deswegen war es so, dass da also diese engen Sachen gemacht wurden. Und was dann natürlich an Erbkrankheiten war, das ist dann schon vor einigen Jahrhunderten ausgemerzt worden, und das, was da war, war dann ein gutes Erbgut. Das heißt also, insgesamt gesehen, wenn solche Inzucht-Ehen allgemein üblich sind, ist es auch nicht schlecht, weil dann nämlich die verdeckten Erbkrankheiten hochkommen und ausgemerzt werden. Vorausgesetzt, man hat auch eine große Kinderzahl. Inzucht aber so, wie es von denen verstanden wird, das heißt innerhalb des deutschen Volkes Inzucht, wir brauchen also italienisches Blut zur Auffrischung oder wir brauchen ein paar Marokkaner oder was da so für Schnecke kommen, ist natürlich totaler Wahnsinn, denn auch sogar innerhalb einer Rasse gibt es schon Millionen Angehörige und innerhalb des deutschen Volkes gibt es dann nochmal 6 verschiedene Rassen, die da also vertreten sind. Das heißt also, davon Inzucht zu reden innerhalb des deutschen Volkes ist totaler Blödsinn, ist Schwachsinn, ist durch die Wissenschaft nicht gerecht. Aber so wird argumentiert. Da wird also einfach so eine gewisse panische Angst vor Inzucht gebracht. Im Gegenteil, wir kriegen durch die Zuwanderung der Ausländer eine ganze Menge Probleme herein. Die amaurotische Idiotie beispielsweise ist praktisch nur bei den Juden verbreitet. Tut mir furchtbar leid, dass ich diesen Volksstamm hier nennen muss, aber es ist nun mal so. Den gibt es bei anderen Völkern nicht, den gibt es nur bei den Juden. Das heißt also, wenn wir jetzt uns mit Juden vermischen, kriegen wir die amaurotische Idiotie in unseren Genbestand hinein. Ganz klar. Genauso sind die Probleme, die wir mit dem Rhesus